Schritt C, C1. Kann ich bitte bestellen? Ja, bitte. Einen Rinderbraten und eine Apfelschorle, bitte. Ja, gern. Kommt sofort. Verzeihen Sie, der Salat ist nicht frisch. Und außerdem ist zu viel Essig drin. Oh, das tut mir leid. Ich bringe Ihnen sofort einen neuen. Danke, sehr nett. Hallo, zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Getrennt bitte. Ich zahle eine Portion Nusseis und ein Kännchen Kaffee. Das macht 6,20 Euro, bitte. Und ich hatte einen Tee mit Zitrone. 1,90 Euro, bitte. Hier bitte, stimmt so. Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Aber sicher. Setzen Sie sich doch.